Das Wort Jahwes, welches an Joel, den Sohn Petüs, erging. Hört dies, ihr Vornehmsten, und horcht auf, alle Bewohner des Landes. Ist dergleichen in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Ihr sollt es euren Kindern erzählen und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Was der Nager verschonte, zerrte die Heuschrecke auf, was die Heuschrecke noch verschonte, zerrte der Fresser auf, und was der Fresser verschonte, zerrte der Abschäler auf. Wacht auf, ihr Trunkenen, und wehklagt. Jammert, ihr Weinzecher alle, dass euch der Most vom Munde hinweggeschnappt ist. Denn ein Volk hat mein Land überzogen, das gewaltig und nicht zu zählen ist, seine Zähne sind Löwenzähne, und ein Gebiss hat es wie eine Löwin. Meine Weinstöcke hat es verwüstet und meine Feigenbäume völlig zerknickt, gänzlich hat es sie abgeschält und niedergelegt, weiß wurden ihre Ranken. Wehklage, o Land! Einer Jungfrau gleich, die mit dem Trauergewand umgürtet ist wegen des Verlobten ihrer Jugend. Aus ist mit Speis und Trankopfer im Tempel Jahwes, es trauern die Priester, die Diener Jahwes. Verwüstet ist die Flur, es trauert das Gefilde, denn das Getreide ist verwüstet, der Most versiegt, das Öl vertrocknet. Steht Schamrot, ihr Bauern, wehklagt, ihr Winzer, um den Weizen und die Gerste, denn um die Ernte des Feldes ist es geschehen. Der Weinstock ist verdorrt und der Feigenbaum verwelkt, die Granaten, auch die Palmen und die Apfelbäume, des Feldes Bäume alle stehen dürre, ja, alle Freude ist bei den Menschenkindern versiegt. Legt Trauergewänder an und klagt, ihr Priester, jammert, ihr Diener des Altars. Geht hinein in den Tempel, verbringt die Nacht in Trauergewändern, ihr Diener meines Gottes. Denn Speis und Trankopfer ist dem Tempel eures Gottes versagt. Veranstaltet ein heiliges Fasten, beruft zu einer allgemeinen Feier. Versammelt die Vornehmsten, ja alle Einwohner des Landes in den Tempel Jahwes, eures Gottes, und fleht zu Jahwe. Wehe über den Tag! Denn der Tag Jahwes steht nahe bevor und er kommt wie Verwüstung vom Allmächtigen. Ist uns nicht schon vor den Augen die Nahrung hinweggenommen, aus dem Tempel unseres Gottes Freude und Jubel? Eingeschrumpft liegen die ausgesäten Körner unter ihren Schollen, leer bleiben die Getreidekammern, zerfallen sind die Speicher, weil das Getreide verdorrt ist. Wie stöhnt doch das Vieh, sind verstört die Herden der Rinder, weil es nirgends Weide für sie gibt. Schon haben auch die Schafherden zu leiden. Zu dir, Jahwe, rufe ich. Denn Feuer hat die Auen der Trist verzehrt und Flammenglut alle Bäume des Feldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes schreien auf zu dir, weil die Wasserbäche versiegt sind und Feuer die Auen der Trist verzehrt hat.